Erster Gott sprach zu Jeremia. Dies sind seine Worte. Zweiter, geh zum Tor des Tempels. Sage dort diese Botschaft. Hört Gottes Wort, ihr Leute aus Juda. Ihr kommt hierher, um Gott anzubeten. Dritter Gott, der Herr Israels, sagt, lebt gut und tut Gutes. Dann lasse ich euch hier wohnen. Vierter, vertraut nicht auf falsche Worte. Sagt nicht, das ist Gottes Tempel. Fünfter, ihr müsst wirklich gut leben. Ihr müsst Gutes tun. Seid ehrlich, wenn ihr streitet. Sechster, unterdrückt keine Fremden, Waisen oder Witwen. Tötet hier keine unschuldigen Menschen. Betet keine anderen Götter an. Das bringt euch Unglück. Siebter, dann lasse ich euch hier wohnen. Es ist das Land eurer Väter. Es gehört euch für immer. Achter, aber ihr vertraut auf falsche Worte. Das hilft euch nicht. Neunter, ihr stehlt, tötet und brecht die Ehe. Ihr schwört falsch. Ihr opfert Baal. Ihr folgt fremden Göttern, die ihr nicht kennt. Zehnter, dann kommt ihr in mein Haus. Ihr sagt, wir sind sicher. Aber ihr tut weiter diese schlimmen Dinge. Elfter, ist mein Haus eine Räuberhülle für euch? Ja, ich sehe es auch so. Das sagt Gott. Zwölfter, geht nach Silo, wo ich früher wohnte. Seht, was ich dort getan habe. Es war wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Dreizehnter, ihr habt all diese schlechten Dinge getan. Gott hat immer zu euch gesprochen. Aber ihr habt nicht gehört. Ich rief euch, aber ihr habt nicht geantwortet. Vierzehnter, ich werde mit diesem Haus so verfahren wie mit Silo. Ihr vertraut auf dieses Haus. Es ist der Ort, den ich euch gab. Fünfzehnter, ich werde euch von mir wegstoßen. So wie ich eure Brüder, die Leute von Ephraim, wegstieß. Sechzehnter, du sollst nicht für dieses Volk beten. Bitte mich nicht für sie. Ich werde nicht zuhören. Siebzehnter, siehst du nicht, was sie tun? In den Städten Judas und in Jerusalem. Achtzehnter, Kinder sammeln Holz. Väter machen Feuer. Frauen backen Kuchen für die Himmelskönigin. Sie opfern anderen Göttern. Sie wollen mich damit ärgern. Neunzehnter, ärgern sie mich? Nein, sie ärgern sich selbst. Sie werden sich schämen. Das sagt Gott. Zwanzigster, Gott der Herr sagt, mein Zorn kommt über diesen Ort. Er kommt über Menschen und Tiere. Er kommt über Bäume und Früchte. Er wird brennen und nicht aufhören. Einundzwanzigster, Gott, der Herr Israels, sagt, legt eure Brandopfer zu den Schlachtopfern. Ist das Fleisch. 22. Als ich eure Väter aus Ägypten führte, sagte ich nichts. Ich befahl nichts über Brandopfer oder Schlachtopfer. 23. Ich befahl ihnen dies, gehorcht meinen Worten. Dann bin ich euer Gott. Geht den Weg, den ich euch zeige. Dann wird es euch gut gehen. 24. Aber sie hörten nicht. Sie hörten mir nicht zu. Sie folgten ihren bösen Gedanken. Sie kehrten mir den Rücken zu. 25. Seit eure Väter aus Ägypten kamen, sandte ich Propheten. Ich sandte meine Diener jeden Tag zu euch. 26. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie hörten mir nicht zu. Sie waren stur. Sie waren schlimmer als ihre Väter. 27. Du wirst ihnen diese Worte sagen. Aber sie werden nicht auf dich hören. Du rufst sie, aber sie antworten nicht. 28. Dann wirst du sagen, dieses Volk gehorcht Gott nicht. Sie lernen nicht. Die Treue ist weg. Sie sprechen nicht die Wahrheit. 29. Schneide dein Haar ab und wirf es weg. Singe ein Klagelied auf den Hügeln. Gott hat dieses Volk verstoßen. Sie sind seinem Zorn verfallen. 30. Die Leute von Juda taten, was mir nicht gefällt. Das sagt Gott. Sie stellten schlimme Dinge in mein Haus. Sie machten es unrein. 31. Sie bauten Opferstätten in Tophet. Im Tal Ben-Hinnom. Dort verbrannten sie ihre Kinder. Das habe ich nie befohlen. Das wollte ich nie. 32. Gott sagt, eine Zeit wird kommen. Man wird nicht mehr Tophet sagen. Man wird Würgetal sagen. Man wird dort begraben. Es gibt keinen anderen Platz. 33. Die Toten dieses Volkes werden Futter sein. Für Vögel und wilde Tiere. Niemand wird sie verscheuchen. 34. Ich werde Freude aus Juda und Jerusalem nehmen. Kein Jubel mehr. Kein Brautpaar mehr. Das Land wird eine Wüste sein.